Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now Paul is moving from the people who need the gospel and preaching the gospel. He's moving on to an interesting subject. Paulus geht nun von den Menschen, die das Evangelium brauchen, und der Verkündigung des Evangeliums zu einem interessanten Thema über. He's telling us the importance of self-discipline not only in the context of preaching the gospel and winning the lost. Er sagt uns, wie wichtig Selbstdisziplin ist, nicht nur im Zusammenhang mit der Verkündigung des Evangeliums und der Gewinnung der Verlorenen, but also for every Christian in his Christian life. Sondern auch für jeden Christen in seinem christlichen Leben. Look at the clear words he uses. Schau, welche klaren Worte er benutzt. Isn't it obvious that all runners on the racetrack keep on running to win? Ist es nicht offensichtlich, dass alle Läufer auf der Rennbahn laufen, um zu gewinnen? But only one receives the victor's prize. Aber nur einer den Siegespreis erhält? Look. Schau. We are in a race. Wir sind in einem Wettlauf. Paul said, I have finished my race. Paulus sagt, ich habe meinen Lauf vollendet. So our Christian life, Paul compares it with a race that we have to run. Paulus vergleicht also unser christliches Leben mit einem Wettlauf, den wir zu bestreiten haben. And Paul says, even though everybody's running, not everybody is gonna win the victory. Dann sagt Paulus, obwohl alle mitlaufen, werden nicht alle den Sieg erringen. Now, of course, Paul is not saying that not every Christian is going to heaven. Damit sagt Paulus natürlich nicht, dass nicht jeder Christ in den Himmel kommt. No, Paul is teaching us a very, very important subject, which is self-discipline. Nein, Paulus lehrt uns hier etwas sehr, sehr Wichtiges, nämlich die Selbstdisziplin. Why is that important? Warum ist das so wichtig? Because life is not about you. Weil es im Leben nicht um dich geht. It's all about Jesus and his kingdom. Es geht nur um Jesus und sein Königreich. And people who have not learned to live by good, healthy self-discipline, Menschen, die nicht gelernt haben, mit einer guten, gesunden Selbstdisziplin zu leben, they will not be able to achieve everything in their life that God has planned for them. Werden in ihrem Leben nicht alles erreichen können, was Gott für sie geplant hat. There are so many things that God has for us. Es gibt so viele Dinge, die Gott für uns bereithält. But remember, I've said many times. Vergiss nicht, was ich schon oft gesagt habe. The way that everything that God wants to be fulfilled through us, alles, was Gott durch uns verwirklichen will, kann nur dann gelingen, is that humanity and divinity can work together perfectly. Wenn Menschlichkeit und Göttlichkeit perfekt zusammenarbeiten. God already has everything prepared, everything planned. Jesus paid for everything. Gott hat bereits alles vorbereitet, alles geplant. Jesus hat für alles bezahlt. But if you're not willing to grab hold of that, then it's not going to happen. Aber wenn du nicht bereit bist, das zu ergreifen, dann wird es nicht passieren. And it's always sad for me to see people with great potential in the kingdom. Es macht mich immer wieder traurig, wenn ich sehe, wie Menschen mit großem Potenzial im Reich Gottes, and for a lack of self-discipline, they don't achieve what God has for them. Aus Mangel an Selbstdisziplin nicht erreichen, was Gott für sie vorgesehen hat. One of the very important lessons that I've tried very hard to teach our son Clayton. Eine der wichtigsten Lektionen, die ich unserem Sohn Clayton versucht habe beizubringen, is the importance to understand that laziness is so destructive. Ist die Wichtigkeit der Erkenntnis, dass Faulheit zerstörerisch ist. So Paul is comparing your Christian life and my Christian life with a runner in a racetrack. Paulus vergleicht dein christliches Leben und mein christliches Leben mit einem Wettlauf auf der Rennbahn. Look, when he says not everybody receives the victor's prize, wenn er sagt, dass nicht jeder den Siegespreis erhält, this is not something discouraging, this is supposed to be something inspiring. Dann soll das nicht entmutigen, sondern ermutigen, inspirieren. Look, he says, yet each one of you must run to be victorious. Er sagt, doch jeder von euch muss den Wettlauf rennen, um zu siegen. See, when we understand that Christ didn't save us for ourselves, for our own happiness. Wenn wir verstehen, dass Christus uns nicht für uns selbst gerettet hat, für unser eigenes Glück. Remember, Paul taught the very Corinthian church. Erinnere dich, Paulus lehrt gerade diese Gemeinde in Korinth. That Christ died for all. Dass Christus für alle gestorben ist. So that those who live stop living for themselves. Damit diejenigen, die leben, nicht mehr für sich selbst leben. But they live for those that they live for him who died for them. Sondern für den, der für sie gestorben ist. So this has nothing to do with going to heaven. Das hat also nichts damit zu tun, ob du in den Himmel kommst. This has to do with at the end of your life you stand before your beloved Savior. Es hat damit zu tun, dass du am Ende deines Lebens vor deinem geliebten Erlöser stehst. And you say, Jesus, everything that you had for me, I have achieved. Und sagst, Jesus, alles, was du für mich hattest, habe ich erreicht. Do you know, there is a thought that has helped me a lot. Folgender Gedanke hat mir sehr geholfen. Jesus paid such a very high and painful price to save me. Jesus hat einen sehr hohen und schmerzhaften Preis bezahlt, um mich zu retten. And now he saved me. He has an incredible plan for my life. Jetzt, wo er mich gerettet hat, hat er einen fantastischen Plan für mein Leben. And he also has an amazing plan for your life. Und er hat auch einen großartigen Plan für dein Leben. The one who's already given me his faith in my heart. Derjenige, der mir bereits seinen Glauben in mein Herz gegeben hat. He's put his love in my heart. Hat seine Liebe in mein Herz gelegt. And who's made everything for me available to reach an incredible purpose. Und er hat mir alles zur Verfügung gestellt, um ein außergewöhnliches Ziel zu erreichen. At the end of my life, I have to look into the eyes of that one. Am Ende meines Lebens muss ich diesem einen in die Augen schauen. And I have to say, I'm so sorry, but I wasn't disciplined enough, so I don't have anything for you, Lord. Und sagen, es tut mir so leid, aber ich war nicht diszipliniert genug, also habe ich nichts für dich, Herr. I was too lazy to get up in the morning. Ich war zu faul, um morgens aufzustehen. I was too lazy to study the Bible. Ich war zu faul, um die Bibel zu studieren. I was too lazy to meditate and change my heart. Ich war zu faul, um zu meditieren und mein Herz zu verändern. You know, if you really think, nothing is our effort. Everything is him. Our self-discipline is only a response to him. Wenn du wirklich denkst, dass nichts unsere Anstrengung ist, sondern alles von ihm kommt, dann ist unsere Selbstdisziplin nur eine Reaktion auf ihn. So I have the opportunity to conquer great things for the kingdom. Ich habe also die Möglichkeit, großartige Dinge für das Reich Gottes zu vollbringen. So every Christian is supposed to run the race in order to win. Jeder Christ soll das Rennen laufen, um zu gewinnen. That's what he says. Das ist, was er sagt. So one of the things you have to do is you have to remove the word try from your vocabulary. Deshalb musst du das Wort versuchen aus deinem Wortschatz streichen. Look, Paul doesn't here say everybody must try to run to be victorious. Paulus sagt hier nicht, jeder muss versuchen zu rennen, um siegreich zu sein. He said everybody has to run to be victorious. Er sagt, jeder muss rennen, um zu siegen. So our attitude towards Christian life needs to be. Unsere Einstellung zum christlichen Leben sollte sein. Lord, I'm giving my best to win. Herr, ich gebe mein Bestes, um zu gewinnen. Please you with my life. Um dir mit meinem Leben zu gefallen. And Paul talks quite a little bit about it, so will we. Paulus spricht ziemlich viel darüber. Das werden wir auch tun.